الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد. Das ist inshallah ta'ala der vierte Ders in der Zusammenfassung der Aqidah al-Wasitiyah. Das letzte, über das wir gesprochen haben, war: die Namen und Eigenschaften Allahs tabaraka wa ta'ala sind tawqifiyya, und sie sind muhkam von einer Sicht und mutashabih von der anderen Sicht. Und wir werden inshallah ta'ala heute über At-Tafwid reden, weil das mit dem zusammenhängt. Wir hatten At-Ta'til erklärt, At-Ta'kif erklärt, At-Tamthil erklärt, At-Ilhad erklärt. Und inshallah ta'ala werden wir heute At-Tafwid erklären, und das wird inshallah azza wa jal das verdeutlichen, was ich erwähnt habe, das letzte Thema, was wir im dritten Dars gelernt haben, in der Zusammenfassung der Al-Aqidah al-Wasitiyah von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Liebe Geschwister, At-Tafwid bedeutet das Überlassen. Wie ein Prophet sagt, Ufawwidu amri ila Allah. Ich überlasse meine Angelegenheit Allah. Azza wa Jal. At-Tafwid, barakallahu fikum, bedeutet, dass man die Eigenschaften Allahs tabaraka wa ta'ala, die aus dem Koran und der authentischen Sunna sind, ihnen überlassen. Mit anderen Worten, Allah tabaraka wa ta'ala hat in seinem Buch bestimmte Eigenschaften von sich offenbart. Und in der Sunna des Gesandten Allahs. Sie sagen, das sind Wörter, die aus Buchstaben entstehen, das sind Worte, die aus Buchstaben zusammengesetzt sind, aber niemand diese Worte noch die Bedeutung kennt außer Allah. Wir überlassen sie Allah tabaraka wa ta'ala. Yani, sie sagen, Allah Azza wa Jal hat das Wort Yad herabgesandt. Und Yad hat zwei Buchstaben. Ja und Dal. Sie sagen, wir wissen nicht, was das bedeutet. Und wir kennen dieses Wort nicht. Wir sagen, das ist der größte Batil, den man sagen kann. Diese Gruppe nennt sich Al-Mufawwida. Und das sind die Leute der Bid'a, der Irreleitung. Obwohl Allah tabarak wa ta'ala sagt, und wir haben zu dir das Buch herabgesandt. Na, als klare Darlegung von allen und als Rechtleitung. Und Allah tabarak wa ta'ala sagt, und wir haben den Koran herabgesandt in einer arabischen, deutlichen, ja, klaren Sprache. So. Und diese Leute, der Mubtadi'a, Al-Mufawwida, und die Leute des Ilhad sind die schlimmsten Leute in Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allahs, in ihren Aussagen und ihren Glauben. Das ist ein Glaube des Batils, ein Glaube des Kufrs. Und das ist in Wirklichkeit das Ablehnen der Worte Allahs und seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam und die Namen und Eigenschaften im Allgemeinen. Und wir sagen, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, wir sagen, Allah tabaraka wa ta'ala hat die schönsten und perfektesten Namen und Eigenschaften. Er hat sie herabgesandt. Wie zum Beispiel Yad. Yad ist die Hand. Wir sagen, na'am, wir kennen das Wort Yad. Wir bestätigen es. Es ist muhkam. Aber es ist mutashabih von einer Seite, indem wir die Wirklichkeit von dieser Hand nicht kennen. So ist Ahlus Sunnah wal Jama'ah die Mitte gegangen. Die Mufawwida und die Mulhidun haben komplett die Namen und Eigenschaften Allahs tabaraka wa ta'ala geleugnet, egal wie sie es hinstellen. Egal wenn sie sagen, wir nehmen das an, aber wir überlassen die Bedeutung von diesen Worten Allah tabaraka wa ta'ala. Das ist im Endeffekt Kufr und Leugnen. Weil Allah tabaraka wa ta'ala sagt, wir haben den Koran in einer klaren arabischen Sprache herabgesandt. Und Allah tabaraka wa ta'ala sagt, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Und wir haben keinen Gesandten gesandt, außer mit der Zunge, yani mit der Sprache von seinem Volk, damit sie ihnen klar machen. Und es ist klar und deutlich, dass keiner der Sahaba, weder der Prophet, noch die Sahaba, noch die Tabi'in, die Namen und Eigenschaften Allahs tabaraka wa ta'ala hinterfragt haben. Sie haben sie akzeptiert. Sie haben an sie geglaubt und sie haben sie angenommen und nicht hinterfragt. Das heißt, sie haben es genauso verstanden. Und wäre das nicht der Fall gewesen, so hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns es deutlich erklärt. Denn Allah ta'ala sagt, وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. Und wir haben zu dir das Buch herabgesandt, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ, damit du den Menschen klar machst, was zu ihnen herabgesandt worden ist. So sagt Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, es war verpflichtend für den Gesandten Allahs, den Menschen klar zu machen, was Allah azza wa jall ihnen herabgesandt hat. Auch in den Sachen natürlich, die nicht deutlich waren. Und diese Dinge, der Namen und Eigenschaften, beziehungsweise die Namen und Eigenschaften, waren klar und deutlich für die Sahaba und für den Gesandten. Zum Beispiel der klare Hadith im Sahih-Werk, der authentisch ist, von Rabbi Huraira, dass Allah ta'ala herabkommt im letzten Drittel der Nacht. Hat irgendein Sahabi gesagt, das Herabkommen Allah ta'ala, wie ist das Herabkommen, kommt er wie, der Mensch kommt, wie ist die Eigenschaft Allah ta'ala, das Herabkommen? Nein, alle haben es akzeptiert und fertig. Sie haben es akzeptiert und wussten, Allah ta'ala kommt herab, wie es ihm subhanahu wa ta'ala gebührt, nach seiner Majestät Jalla fi'ula. Nicht verglichen mit den Eigenschaften der Menschen, weil sie sich fest an den Koran und der Sunna gehalten haben. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Nichts ist ihm gleich, doch ist er As-Sami', der Allhörende, Al-Basir, der Allsehende. لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. Nichts bleibt ihm, subhanahu wa ta'ala, verborgen. Subhanallah. Und wir wissen, dass der Verstand, der gesunde Verstand, den Koran und die Sunna akzeptieren kann. Und akzeptiert. Und der Verstand ist da, um eine Sache zu verstehen, um vom Richtigen und Falschen zu unterscheiden. Wenn der Verstand im Widerspruch zu den Offenbarungen steht, so wisse, dass dein Verstand krank ist. Denn Allah Azza wa Jal sendet nichts herab, außer das, was der Mensch versteht. Denn Allah Ta'ala hat sich offenbart und hat seine Namen und Eigenschaften uns erklärt, damit wir ihn verehren und uns ihn unterwerfen und ihn anbeten, subhanahu wa ta'ala, wie es ihm gebührt. Na, das ist in Bezug auf At-Tafwid. Und At-Tafwid und Al-Ihad sind Kufr. Genauso At-Taqtil, Tamthil, At-Tashbih. Na, ich hoffe, diese Sache ist inshallah ta'ala klar und deutlich. Na, wir gehen inshallah ta'ala ein neues Thema. Asma'ullahi ta'ala ghayru mahsurah. Allahs ta'ala's Namen sind nicht, beziehungsweise die Anzahl von ihnen ist uns nicht bekannt, wie viele es sind. Die wahre Zahl von den schönen und perfekten Namen und Eigenschaften Allahs, yani die Namen von Allahs ta'ala, die Namen von Allah ta'ala, die Anzahl kennt keiner. Der Beweis ist, barakallahu fikum, Allah ta'ala sagt, afwan, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, As'aluka Allahumma, O Allah, ich bitte dich, bi kulli nismin huwa lak, mit jedem Namen, der dir gehört, sammaytu bihi nafsak, womit du dich selbst genannt hast, au anzaltahu fi kitabik, oder es herabgesandt hast in deinem Buch, au allamtahu ahadan min khalqi, oder es einen gelernt hast von deiner Schöpfung. Und das ist wichtig. Oder was du in deinem verborgenen Wissen bei dir behalten hast. Das heißt, Allah Ta'ala hat Namen und Eigenschaften, beziehungsweise hat Namen, die nur er subhanahu wa ta'ala einzig und alleine gibt. Wichtig für uns ist, dass wir Allah Azza wa Jal nur die Namen und Eigenschaften zuschreiben, die er sich subhanahu wa ta'ala im Koran oder sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam in der authentischen Sunna mitgeteilt haben. Na'am. Tayyib. Jetzt kommt natürlich die Frage von einigen Geschwistern. Erstmal der andere Hadith war, barakallahu fikum, bei Imam Ahmad wal-Hakim und ist authentisch, von Abdullah ibn Mas'ud. Tayyib. Was ist mit dem Hadith bei Bukhari und Muslim, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah. Wahrlich, Allah hat 99 Namen. Wer sie auswendig lernt, bewahrt, auswendig lernt, tritt ein ins Paradies, von der Bedeutung des Hadiths. Was bedeutet das? Wenn wir sagen, Allah Ta'ala hat Namen, sehr viele Namen, und die genaue Anzahl kennt keiner außer Allah, wie im Hadith. Und hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah hat 99 Namen. Und in einer Überlieferung, Allah hat 99 Namen. 100 minus eine, ja, 99 Namen in einer Überlieferung. Das bedeutet, wie die Ulama sagen, Allah Ta'ala hat diese 99 Namen speziell mit der Verbindung, mit dem Lohn verbunden. Allah hat diese 99 Namen mit der Belohnung des Paradieses verbunden. Das heißt, erstens, der diese 99 Namen kennt und auswendig kann. Zweitens, er kennt ihre Bedeutung. Und viertens, er betet Allah Ta'ala mit diesen Namen an und das, was sie beinhalten. Ya'ni, Allah Ta'ala ist Ar-Rahman. Ist der Allah. Er besitzt die Eigenschaft der Rahman. Er subhanahu wa ta'ala erbarmt sich, wen er will. Er Azza wa Jal ist der Allstärkste. Al-Qawi. So weißt du, dass niemand Allah Ta'ala besiegen kann. Und dass die ganze Kraft und Macht bei Allah Ta'ala ist. Und dass, wenn wir uns ihn widersetzen, seine Strafe gewaltig und heftig ist. Und dass, wenn wir mit Allah Ta'ala sind und Allah uns schützt, dass kein Geschöpf, was in den Himmel und auf der Erde ist, dir schaden kann, außer in dem, was Allah dir geschrieben hat. Weil Allah so gewaltig ist, dass er sagt, kun fayakun, sei und es ist. Kun, ya'ni, kaf und nun. Zwei Buchstaben. Er sagt, kun fayakun, sei und es ist. Wenn Allah will, sagt er, kun und die Himmel und die Erden sind zerstört. Und wenn er sagt, kun fayakun, dann kann er die sieben Himmel und Erden wieder erschaffen. Liebe Geschwister, jazallahu jemanden khairan, der mich darauf hingewiesen hat, und das, inshallah, will ich das euch mitgeben. Wenn wir Dokus anschauen, über die Schöpfung Allahs Ta'ala nachzudenken, was er erschaffen hat. Denn Allah Ta'ala sagt, inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah hat uns dazu angespornt, dass wir in den Himmeln und den Erden schauen und was dazwischen ist, was er erschaffen hat und den Wechsel von Tag und Nacht. Da sind Ayats, Zeichen von Allahs Ta'ala's Macht. Wenn wir Dokus anschauen oder in den Schulen sind und lernen, sollten wir vorsichtig sein. Weil sie sagen, die Erschaffung des Universums und der Erde ist in Milliarden von Jahren. Und das ist ein versteckter Kufr. Allah sagt, er hat die sieben Himmel und die sieben Erden erschaffen in nur 6 Tage. Und das, was dazwischen ist. Was wir nehmen können, sagen die Kuffar, lügen. Aber wir sehen, dass dahinter eine gewaltige und allmächtige Kraft ist, die so gewaltige und perfektes Wissen hat und so eine perfekte Macht hat und so eine Kraft hat, dass sie alles in 6 Tagen erschaffen hat. Und subhanallah, er wurde nicht müde noch schwach. Wenn er gewollt hat, er hat das in eine Sekunde erschaffen. Das zeigt uns die gewaltige Macht. Und deswegen, wir müssen ablehnen, was die Kuffar sagen, dass es Milliarden von Jahren gedauert hat, bis diese Erde entstanden ist. Liebe Geschwister, die Erde. Was ist dann mit dem Universum? Was ist denn mit den Himmeln und den Erden und was dazwischen ist, den Malaika, den Jinn, den Tieren, die Pflanzen? Allahu Akbar, das ist die Allmacht Allah. Allah Ta'ala sagt, هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Er ist es, der die Himmel und die Erden erschaffen hat, in 6 Tagen, und daraufhin hat er sich über den Thron erhoben. Allahu Akbar. Allahu Akbar, 6 Tage. Die Himmel und die Erden. Ich sage nicht ein Himmel. Weil Allah sagt nicht ein Himmel. Allah sagt 7 Himmel und 7 Erden in 6 Tagen. Und allgemein die Regel, damit keine Diskussion aufkam. Allah sagt 6 Tage. Welche 6 Tage? Allgemein nehmen wir die 6 Tage an, die wir kennen. Außer es gibt ein Dalil, dass es andere 6 Tage sind. Allgemein sind das die 6 Tage, die wir kennen. Subhanallah, 6 Tage, ja, Ikhwan. die Himmel und die Erde und was dazwischen ist. Wie lange brauche ich und du, um ein Haus zu bauen? 6 Jahre. Und dann hat das Fehler und so weiter. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns die Mittel dafür, dass wir das Haus bauen. Er hat uns erschaffen. Und er subhanahu wa ta'ala hat das, was in den Himmel und Erden und die Himmel und Erden. Allah sagt, أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ. Seid ihr schwieriger in der Schöpfung als das Himmel, als der Himmel? بَنَاهَا. Er hat sie subhanahu wa ta'ala gebaut. Was sind diese 7 Himmel und 7 Erden? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, von dieser Dunya-Himmel bis zu dem Himmel, zu dem nächsten, sind eine Reise von 500 Jahren. Und diese Dicke und von diesem Himmel sind 500 Jahre. Und von dem nächsten Himmel in den anderen sind wieder eine Reise von 500 Jahren. Und so weiter. Subhanallah. Und Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, der Himmel will zusammenbrechen. Und er hat Recht, sich zusammen, dass er zusammenbricht. Es gibt keine ein Ohr, ein Stück, ein Teil, wo größer ist als 4 Finger oder so, ohne dass es dort einen Engel gibt, der Sujud macht, Ruku' macht. Allah anbetet. Subhanallah, er ist schwer, er lastet. Er will brechen. Und über diese 7 Himmel, ja Ikhwan, kommt das Wasser. Und über das Wasser kommt der Thron Allahs Tabarak wa Ta'ala. Und über den Thron ist Allah Tabarak wa Ta'ala. Genauso gibt es 7 Erden. Ikhwan, Allah Tabarak wa Ta'ala ist gewaltig. Und die Namen und Eigenschaften sollten auch bei uns einen Einfluss haben in unserem Leben. Wir sollten sie nicht nur auswendig lernen, sondern auch sie verstehen, was wir sagen und ihre Bedeutung. Und Allah Tabarak wa Ta'ala anbeten mit seinen Namen. Und das, was sie beinhalten und den Einfluss, was er eigentlich mit uns haben sollte. طيب. Allah tabarak ta'ala hat 99 Namen. Wer sie auswendig lernt, kommt ins Paradies. Wir haben gesagt, die Bedeutung davon ist, dass Allah tabarak ta'ala diese 99 Namen mit dem Paradies verbunden hat, sagen die Ulama. Wer sie auswendig lernt, die Bedeutung versteht und mit dem handelt, was sie beinhalten, Allah so anbetet, er kommt in die Jannah. Aber das bedeutet nicht, dass diese 99 Namen die einzigen 99 Namen sind, die Allah Ta'ala hat. Wie wenn ich sage, ich habe 99 Euro gelassen für die Spende für ein Waisenhaus. Bedeutet es, dass ich mehr als, dass ich nur diese 99 Euro habe? Oder heißt es, diese 99 Euro sind die einzigsten 99 Euro, die ich spende für das Waisenhaus? Es kann auch 1 Million haben. Habe ich nicht. Aber es kann sein, ich habe 1 Million Euro. Versteht ihr, was ich meine? Oder ich kann sein, ich habe nochmal 99 Euro. Nein, ich habe aber diese 99 Euro speziell für diese Tat hinterlassen. Und genau so ist es gemeint mit den 99 Namen Allahs Tabarak wa Ta'ala. Weil wir haben auch Beweise, dass Allah Tabarak Ta'ala, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Allah Tabarak Ta'ala hat auch Namen bei sich verborgen gelassen. Und wir dürfen nur Allah Azza wa Jal mit den Namen und Eigenschaften betiteln, mit der er sich subhanahu wa ta'ala selbst betitelt hat. Alles, was authentisch ist, der Koran sowieso ist authentisch, aber was authentisch von der Sunna ist, ist barakallahu fikum. Also wir nehmen nur das Authentische von der Sunna von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. طيب wir stoppen inshallah ta'ala hier. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Und inshallah ta'ala verbreitet ihr die Durus, damit auch der Khair an die Geschwister und an allgemein an die Menschen weitergebracht wird, auf das Allah ta'ala auch nutzen, uns und den Islam und die Muslimin macht daraus und dass die ihre Geleiteten auch den richtigen Weg finden. Jazakumullahu khairan. Möge Allah uns als Nutzen und Rechtleitung benutzen für den Islam und die Muslimin und allgemein für die Menschen. Möge Allah tabarak ta'ala uns als Muslime leben und sterben lassen und uns von Ahlul Firdaus al-A'la eingelassen ohne Strafe und ohne Abrechnung. Amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.